Wie Chinas Staatsmedien berichten, ist es am Samstag zu 7 oder 8 neuen, schwächeren Explosionen auf dem verwüsteten Hafengelände gekommen. An mehreren Stellen brennt noch Feuer, starker Rauch steigt auf. Die Behörden haben die Evakuierung aller Menschen in einem Radius von 3 Kilometern angeordnet, aus Furcht vor giftigen Stoffen in der Luft. Der Wind hat gedreht und bläst nicht mehr in Richtung Meer, sodass die Gefahr für die Anwohner steigt. Sie sollen lange Hosen und Gesichtsmasken tragen. Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass östlich des explodierten Lagerhauses auch hochgiftiges Natriumcyanid nachgewiesen worden sei, neben anderen Substanzen. Mehr als 200 auf Chemikalien spezialisierte Helfer des chinesischen Militärs sind im Einsatz. In der 15-Millionen-Metropole Tianjin herrscht keine Panik, doch es wachsen Angst und Misstrauen. Wir machen uns Sorgen, so dieser Mann. Je weniger wir wissen, desto besorgter sind wir. Wie können die so gefährliche Sachen gleich neben Wohnvierteln aufbewahren, ohne die Leute zu informieren? Wir werden nicht ausreichend informiert. Ich glaube, die Regierung verschleiert die Wahrheit und die wirkliche Zahl der Toten. Am Vormittag Ortszeit gaben die Behörden eine Pressekonferenz. Angehörige vermisster Rettungskräfte versuchten, die Veranstaltung zu stürmen. Sie verlangen Informationen über das Schicksal ihrer Familienmitglieder. Reportern gegenüber sagten sie, die Behörden ließen sie völlig im Dunkeln. Viele Vermisste sollen Medienberichten zufolge keine regulären Feuerwehrmänner sein, sondern privat angestellte Hafeneinsatzkräfte. Ihre Anzahl ist allerdings völlig unklar. Die Behörden zeigen sich ahnungslos. Ich habe dazu keine Zahl, so ein Vertreter der Stadt Tianjin. Ich habe nur 4 Zahlen. Die der Toten, die derjenigen im Krankenhaus, die der bestätigten toten Feuerwehrleute und die der aus dem Krankenhaus Entlassenen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Unbeantwortet ist auch die Schuldfrage. Die Betreiber der Logistikfirma, in deren Lagerhalle der Brand ausbrach, der zu den Explosionen führte, sollen gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen haben, heißt es. Details sind aber nicht bekannt. Die Regierung hat landesweit Inspektionen bei Unternehmen angeordnet, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen. Am Mittwochabend gegen Mitternacht war es in einem Gefahrgutlager im Hafen von Tianjin zu 2 verheerenden Explosionen gekommen. Die genaue Ursache ist noch nicht ermittelt. Mindestens 85 Menschen kamen dabei ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Die 2. Detonation war so heftig, dass noch mehrere Kilometer weiter Fenster zu Bruch gingen. Ein großer Teil des Tianjiner Hafengeländes ist verwüstet.